Aufgabe 3b. Das Buch. Das Buch. Der Computer. Der Computer. Die Uhr. Die Uhr. Die Lehrerin. Die Lehrerin. Das Heft. Das Heft. Das Handy. Das Handy. Die Weltkarte. Die Weltkarte. Das Mäppchen. Das Mäppchen. Der Kuli. Der Kuli. Der Radiergummi. Der Radiergummi.